Doch dieser Verbrecher wirkt nicht nur im dunklen Mittelalter. Das berühmte Buch Leimanns, Processus Juridicus contra Sagas Veneficus, hat großen Einfluss auf das Verhalten der Katholiken mehr als ein Jahrhundert lang gehabt. 1629 erschien die erste, 1710 die vierte Auflage in deutscher Übersetzung. Darin heißt es, Zitat: Der getreue Gott hat dies fast einzige Mittel, die Folter, durch die liebe Obrigkeit wohl verordnet, dass die Hexen also durch die Qual der Gefängnisse und Tortur einen Anfang ihrer Bekehrung machen. Zitat Ende. Er gibt den freundlichen Rat, bei Foltern etwas vorsichtig zu sein, Zitat, damit dem Gefolterten die Beine und Glieder nicht dermaßen zerrissen werden, dass sie, falls sie für unschuldig erklärt werden, sich und den anderen nichts mehr zu Nutz, vielmehr schädlich und lästig wären. Zitat Ende. Er wäre nicht ein wahrer Jesuit, wenn er sich nicht voll Empörung gegen die wendete, die seinen tiefstehenden Aberglauben und seine verbrecherischen Aufreizungen zu Folter und Mord nicht teilten. Und deshalb eifert er, Zitat, auch bei etlichen katholischen, sonst nicht schlechten Leuten ist diese irrige Meinung eingewurzelt. Etliche Richter werden auch leider gefunden, die Hexen wieder laufen lassen oder doch nur die eine oder andere dem Henker zum Verbrennen übergeben. Zitat Ende. Genug der Proben des schauervollsten Verbrechens und tiefstehendsten Aberglaubens. Diese Jesuitenbücher stehen noch heute an den Wänden der Leichenhalle Loyolas und die Zöglinge haben sich in ihrem Inhalt zu vertiefen und unter Ausschaltung ihres Verstandes und Urteils diese Worte als Worte Jesus hinzunehmen und zu glauben. Es fehlt dem Orden nur an der Möglichkeit zu foltern und zu verbrennen, nicht aber an fanatischem Hass und Aberglauben. Es ist eine der folgenschwersten Lügen, mit denen sich die Völker flach trösten, nur im Mittelalter hätte solches geschehen können. Jesuitenpater Oldra, also auch der Orden, forderte vor 2 Jahren öffentlich die Ketzerverbrennung. Jeder Jesuit darf nur fordern, was der Ordensgeneral befiehlt. Noch zu unseren Lebzeiten erlitten da, wo der Orden und die Kirche die Macht haben, nämlich in Mexiko, Ketzer den Feuertod. Die Hexenverbrennung ist für den Orden ebenso selbstverständliche Forderung. Er hütet sich nur, dies da ahnen zu lassen, wo er sich hierdurch seinen eigenen Untergang bereiten würde. Wir sehen, der Abstand solcher Glaubenslehre von jeder Menschlichkeit ist ein ungeheurer. Aber der Abstand des Hexenwahnes von der Wissenschaft, der Erforschung des Tatsächlichen, ist genauso groß und ebenso unüberbrückbar. Solche Lehre muss ein grimmiger Feind der Wahrheit und aller ernsten Forschung sein und, da jeder Wandel bei ihr ausgeschlossen ist, auch in alle Ewigkeit bleiben. Ein solcher Glaube kann mit dem Begriff Wissenschaft nur spielen und all seine Lehren müssen dies bezeugen. Wir gaben bei der abgestuften Dressur des Kriegsheeres schon ein eingehendes Bild über den Tiefstand der Schul- und Hochschullehrpläne der Jesuiten und ergänzen diesen Einblick nur noch durch einige Proben der von Schreiber gesammelten Auslese öffentlicher Disputationen, die die Jesuiten an der Universität Freiburg im Breisgau veranstalteten. Sie beweisen einen selbst für die damalige Zeit ganz ungewöhnlichen wissenschaftlichen Tiefstand. Zitat: Am 17. September 1621. Wie konnte dem arianischen König Theodorich des von ihm unschuldig hingerichteten Symmachus Haupt im Kopfe eines gekochten Fisches erscheinen? Durch welche Kraft oder Gnade vermochte es Bötius, sein von demselben Könige abgeschlagenes Haupt, damit noch sprechend, in seinen Händen zur nächsten Kirche zu tragen? Welcher Art waren jene Feuertöpfe, in welche dieser Theodorich nach seinem Tode vom Papst Johannes und Symmachus geschleudert wurde und wodurch ihr Feuer unterhalten? Am 26. April 1623 wurde der Leichnam Kaiser Julians durch natürliche Kraft von der Erde ausgeworfen? Am 12. Juni 1623 stritten 36 Magistranten darüber ob und wo ein Niedergang zur Hölle sei. Ob das Gewürm, das der verdammten Leiber zernagt, durch Naturkraft im Feuer leben könne. Ob es probabel sei, dass vom Höllenfeuer Quellen erwärmt und Metalle gekocht würden. Am 23. Juli 1658, welcher Promotor hat der Jungfrau Maria die Magisterwürde erteilt? Ist der Mantel, womit Maria ihre Schützlinge deckt, der philosophische? War der Blitz, der das Rad verbrannte, womit die heilige Katharina zerfleischt werden sollte, ein natürlicher? Am 13. Juli 1711, ist der Philosoph oder der Dichter in größere Gefahr zu lügen? Am 29. Januar 1729 heilt die Waffensalbe Unguetum Armarium durch natürliche Sympathie die Wunden von Abwesenden? Warum kocht das Blut in einem erschlagenen Menschen auf, wenn sich ihm der Mörder nähert? Am 17. August 1743 wurden die heutigen Zustände schon von Aristoteles vorhergesehen und von dem vorjährigen Komet angekündigt? Zitat Ende. Diesen Kostproben sei noch hinzugefügt, dass ein jesuitischer Professor der Theologie und Philosophie, Inchhofer, die Echtheit eines Briefes der Jungfrau Maria verteidigte und Abhandlungen darüber schrieb, dass es probabel sei, dass die Seligen im Himmel Lateinisch sprechen. Da die Jesuiten zu allen Zeiten so sind, wie sie waren, so ist es nur Schleue und Vorsicht, wenn heutzutage solche Verblödung nicht mehr an die Oberfläche gelassen wird.